1. Umverun zwanzigsten Tag Diocese Monats Versammelten sich die Israeliten, M. zu fassen, sie trugen Buskiwander und struten sich oder auf die Haupter, als sechen ihre Rui. 2. Die Nach kommen Israels Trenten sich von allen Fremden und Tratten vor, ihr eigenen Sünden soe die Verfehlungen ihre Vorfahren zu bekennen. 3. Anschließend standen sie an ihrem Platz auf, und ein Viertel des Tags wird ausdem Buch des Gesetzes des Herrn, ihres Gottes, vorgelesen, während eins weiteren Viertels bekannten sie ihre Sünden und warfen sich vor dem Herrn, ihrem Gott, nieder. 4. Auf der erhöhten Plattform der Leviten standen Jeshua, Barney, Kadmiel, Skibanja, Bunny, Skarebja, Barney und Chenani und riefen mit lauter Stimme zum Herrn, ihrem Gott. 5. Die Leviten Jeshua, Kadmiel, Barney, Hashabneja, Skarebja, Hodija, Skibanja und Patachja sprechen, steht auf und preist den Herrn, ihren Gott, von Uigkeet zu Uigkeet. Gepriesen sei dein herrlicher Name, der über jeden Preis und Ruhm erhaben ist. 6. Du allein bist der Herr, du hast den Himmel geschaffen, J. den Himmel der Himmel mit all seinen Herrscheren, die Erde und alles, was darauf ist, die Meer und alles, was darin lebt. Du erholst sie allem Leben und die Herrscheren des Himmels bieten Ditchen. 7. Du bist der Herr, der Gott, der Abram erwalt, in aus your in Chaldar herausfurt und im den Namen Abraham gab. 8. Als du sein has als true vor dir befandest, schlossest du einen Bund mit ihm und versprachst, seinen Nachkommen das Land der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Jebusiter und Girgashiter zu geben. Du hast dein Versprechen gehalten, denn du bist gerecht. 9. Du sahst das Elend unserer Vorfahren in Ägypten und hortest a Schrein am Schilfmeer. 10. Daraufhin vollbrachtest du Wunder und Zeichen am Pharao, an all seinen Dienern und an allen Bewohnern seines Lands, denn du hattest erkannt, dass sie den Diener hochmütig behandelt hatten. Der Dirch hast du dirbis hüt einen großen Namen gemacht. 11. Du teiltest das Meer vor ihnen, so dass sie trockenen Fusses mitten hin Dirch sehen konnten, ihr Verfolger aber warfst du Weistein in die Cheffen Gewasser. 12. Tagsüber fertest du sie mit einer Wolkensohl und nachts mit einer Fuesol, ihnen den Weg zu lügten, den sie gehen sollten. 13. Du stiegst auf den Berg Sinai herab und sprachst vom Himmel mit ihnen, du gabst ihnen gerecht Rechtsordnungen, wahrhaftig Gesetz, gut Satzungen und Gebot. 14. Du hast ihnen deinen heiligen Sabbat bekannt gemacht und ihnen durch deinen Connectmos Gebot, Satzungen und ein Gesetz befohlen. 15. Du gabst ihnen Brot vom Himmel gegen ihren Hunger und leisest Wasser ausdem Felsen für ihren Durst fließen. Du befahlst ihnen, in das Land einzuziehen und es in Besitz zu nehmen, das du ihnen mit erhobener Hand zugeschworen hattest. 16. Doch unser Vorfahren wurden hochmütig und halsstarrig und gehorchten deinen Geboten nicht. 17. Sie weigerten sich zu gehorchen und erinnerten sich nicht an den Wunder, die du für sie getan hattest, statt dessen wären sie halsstarrig und wollten einen Anführer, in ihr Sklaverei nach Ägypten zurück zu kehren. Doch du bist ein Gott, der bereitwillig vergibt, gnädig und barmherzig, langmütig und reich und gut, und du hast sie nicht verlassen. 18. Selbst als sie sich eingegossens Kalb machten und sagten, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, und debi gross Lasterungen beginn gen, 19. Hast du sie in deiner großen Barmherzigkeit in der Wüste nicht verlassen, die Wolkensohl which tagsüber nicht von ihnen sie auf dem Weg zu führen, noch die Fuesol nachts, ihnen den Weg zu lügten, den sie gehen sollten. 20. Du gabst ihnen deinen guten Geist, sie zu unterweisen, entzogst ihrem Mund das Manner nicht und gabst ihnen Wasser für ihren Durst. 21. So versorgtest du sie wesig jar lang in der Wüste, so dass es ihnen an nichts fehlte, ihr Kleider zerfielen nicht, und ihr Fass schwollen nichten. 22. Du gabst ihnen Königreich und Volker als Büt und verteiltest dies. Nach festen Grenzen, so dass sie das Land Sihans, des Königs von Heschben und das Land Ogs, des Königs von Baschan, in Besitz nahmen. 23. Du vermertest I kinder y die Stern des Himmels und brachtest sie in das Land, das sie in Besitz nehmen sollten, y du es ihren Vorfahren verheißen hattest. 24. Dyson zogen ein und nahmen das Land in Besitz, du unterwarfst ihnen die Bewohner des Lands, die Kanaaniter, und gabst sie in ihr Gewalt, so will deren Könige als Orch die Bevölkerung, damit sie mit ihnen befahren konnten, y es ihnen richtig erschien. 25. Sie eroberten befestigt Stadti und Frutschbeers Land, nahmen Hauser voller Gutter, Oskehauin Brunnen, Weinberg, Olgarten und Zahlreichabstbaum in Besitz. Sie assen, Werden satt und Wolgenart und Erfruten sich in Dana Grossen Fuhl des Siegens. 26. Doch Sie Werden widerspenstig und rebelliten gegen dich, in dem Sie den Gesetz missachteten. Sie tokten sogar den Propheten, die Sie ermahnten, zu dir zurückzu kehren, und beginnen debi gross lasterungen. 27. Daraufhin übergabst du Sie der Markt ihrer Bedranger, die Sie schwerunter drückten. Wenn Sie jedoch in Bedrängnis zu dir schrien, erhortest du Sie vom Himmel und gabst ihnen in deiner großen Barmherzigkeit Retter, die Sie aus der Gewalt ihrer Unterdrücker befreiten. 28. So bald Sie jedoch Ruhe fanden, taten Sie ernüt Boses vor dir, so dass du Sie wieder der Markt ihrer Feinde überlassen musstest, die über Sie herrschten. Dann schrien Sie Abermel zu dir, und du erhortest Sie vom Himmel und rettetest Sie in deiner großen Barmherzigkeit viel mehr. 29. Du ermahntest Sie, Sie zu deinem Gesetz zurückzu führen, doch Sie waren hochmütig, horten nicht auf dein Gebot und sündigten gegen dein Ordnungen, durch die der Mensch leben soll, wenn Sie befolgt. Sie kurten dir widerspenstig den Rücken zu, zaten sich halstarig und gehorchten nicht. 30. Du hattest viel jar jedeld mit ihnen und ermahntest Sie durch deinen Geist mittels deiner Propheten, doch Sie horchten nicht. Daraufhin übergabst du Sie der Markt der Bewohner heidnischer Lande. 31. Doch in deiner großen Barmherzigkeit hast du Sie nicht wollig vernichtet und Sie nicht ganzlich verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. 32. Nun, unser Gott, du großer, mächtiger und furchtbarer Gott, der du den Bund der Gnade holst, lass all das Lied nicht gering erscheinen, das uns betroffen hat, unser Könige, unser Fürsten, unser Priester, unser Propheten, unser Vorfahren und dein ganzes Volk, sieht den Tagen der Könige von Assyrien bis heute. 33. Doch du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist, denn du hast true bewiesen, waren wir gefrevelt haben. 34. Unser Könige, unser Fürsten, unser Priester und unser Vorfahren haben dein Gesetz nicht befolgt und weder auf dein Gebot noch auf dein Ermahnungen geachtet, mit denen du Sie gewohntest. 35. Obwohl Sie in ihrem eigenen Reich lebten, inmitten der großen Siegensvoll, die du ihnen schenktest, und in dem weiten und fruchtbaren Land, das du ihnen überließest, haben Sie dir denek nicht gedient und erboses verholten nicht aufgegeben. 36. Sie, was sind hüt Nektar, und in dem Land, das du einst unseren Vorfahren gabst, damit Sie sein Fruchter und seinen Siegen Genius und Sultan, sind wir nun selbst Nektar. 37. Seinen Reichen Ertrag liefert es den Königen, die du wegen unser Sunden über uns gesetztest, Sie verfugen über unser Körper und unser wie, y es ihnen beliebt, und so befinden wir uns in großer Not.